Willkommen bei Mumpitz und Glitzer. Rewatch Sex and the City, Folge Nummer 4 im Tal der Mitzwanziger. Hallo Nils. Hallo Chris. So, jetzt bitte deine Einleitung. Mr. Big und Carrie begegnen einander und versuchen ein erstes, aber so nicht genanntes Date. Gleichzeitig hat sie was mit dem Mitzwanziger Sam, nachdem sie süchtig ist, bis sie nach einer erfüllten Nacht in seiner grauenhaften Wohnung aufwacht. Was ich auch wieder sehr bemerkenswert oder interessant finde in dieser Folge, das ist jetzt auch schon die vierte Folge, wo sie versuchen, so Catchphrases zu etablieren. So dieses Cocktail-Ding von Carrie und Mr. Big und Miranda und Skipper haben ja so ein Fick-Ding. Und das ist halt, das wirkt auch so ein bisschen gekünstelt, das Ganze. Ach, du meinst das Ding? Ja, genau. The Thing. Als Wort, ja. Ja, das ist jetzt in dieser Folge halt das Ding, ne? Vorher gab es ja auch so, ich glaube, in der letzten Folge hatten die auch irgendwas, keine Ahnung. Jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen. Naja. Das mit dem Date-Ding ging, glaube ich, schon länger, oder? Vielleicht täusche ich mich. Ich glaube, das ist in der Folge so explizit dann halt auch genannt, dass sie jetzt so ein Cocktail-Ding haben, weil das ja so mehr oder weniger locker abläuft und das bezeichnet halt. Weil es nicht die Verpflichtung eines Dates haben soll. Genau. Wir haben kein Date, wir haben ein Cocktail-Ding. Deswegen meinte Miranda daraufhin, ja, wir haben auch kein Date, wir haben ein Fick-Ding. Weil Skipper ja eigentlich nur dazu da ist, sie zu befriedigen, weil er sonst irgendwie zu nichts taugt. Was ein bisschen schade ist irgendwie, wenn man Miranda so über Skipper reden hört, aber ich verstehe es total. Findest du es jetzt schade für Miranda oder schade für Skipper? Ich finde es für beide irgendwie schade, weil Skipper gar nicht in den Folgen vorkommen sollte und Miranda sich irgendjemand anderen suchen sollte. Aber er kommt ja nicht vor, er wird ja nur erwähnt. Ja, der wird ja nur erwähnt. Ja doch, ich glaube, er wird kurz gezeigt wieder, aber auch nur viel zu lange gefühlt. Rausschneiden. Es gibt auf jeden Fall in dieser Mitzwanziger-Geschichte, die ja diese Folge so durchzieht, so Situationen. Carrie ist dann mit diesem Mitzwanziger-Sam und knutscht in der Öffentlichkeit wie so ein Teenager-Paar rum und genießt das auch, was ich auch so ein bisschen aha finde. Das ist auch so überhaupt nicht Carrie-like, ne? Sie versucht sich mal so wieder aus, so mit Anfang 30. So, okay, kann man machen. Und die gucken so ein bisschen auf die Mitzwanziger runter, was ich einerseits ein bisschen bekloppt und andererseits auch interessant finde. Ja. Weil man damals ja auch, als man die Serie geguckt hat, so auch so Anfang mit 20er war, ne? Ja. Da hatte man so einen anderen Blick. Jetzt hat man auch wieder so einen komplett anderen Blick da drauf. Ja, wenn man sie jetzt sieht, denkt man, oh Gott, das ist ja wirklich total nervig. Absolut. Dann wacht sie dann halt super auch. Super laut, alles verraucht. Ja, dann wacht sie in dieser komischen Bude, dieser WG auf, die so unfassbar unaufgeräumt und schmuddelig und eklig ist. Na gut, so sieht es bei mir immer noch aus. Na, du bist ja auch, du liebst ja den Berlin Lifestyle, da muss es so aussehen. Aber ich glaube, wenn du dir Kaffee machen solltest, wenn du Kaffee trinken würdest. Ja, das letzte Mal Klopapier ist sehr lange her. Ja, oh Gott, macht man das wirklich mit Klopapier? Ich habe das schon gemacht. Auf jeden Fall. Das ist ja so ein Ding. Ich dachte, das wäre auch wieder so ein Sex in the City-Ding, dass man sowas nicht macht. Aber naja, okay, man lernt nie aus. Jetzt habe ich es da gelernt, aber ich habe das auf jeden Fall schon mal gemacht. Der Knaller ist ja natürlich, dass sie dann auf Klo sitzt, gerade wo er dann das letzte Stückchen Klopapier für einen Kaffee benutzt, wo ich dann eigentlich denke, so, ey. Und dann schüttelt sie ihren Hintern schön ab, damit die Tropfen runterfallen und zieht die Hose hoch. Ja, mit 20er Sam, das ist sein Leben und das ist auch etwas, was sie auch danach nicht mehr haben möchte. Ich verstehe schon, warum. Auch hier verstehe ich wieder die Aufregung nicht, aber das ist, glaube ich, so ein Europa-Amerika-Ding, als sie seinem fast nackten Zimmernachbarn dann auf dem Flur begegnet, da hätte ich jetzt auch mit gerechnet in der WG, ehrlich gesagt. Naja. Ich habe noch nie in einer WG gewohnt, deswegen weiß ich nicht. Ist das dann so normal, dass man dann nackig rumläuft? Also ich laufe auch so nackig herum. Also, das kommt drauf an, wie gut du dich kennst, würde ich sagen. Ja. Okay. Also wir hatten da kein Problem mit. Ja, ich glaube, das hängt auch, glaube ich, von der WG ab. Ne? Also wenn die Leute sich gar nicht... Also es gibt ja auch diese Zweck-WGs oder so, aber... Ja, ich glaube, da läufst du ungern nackt herum. Ja, jedenfalls nicht sofort. Ja, genau. Dann gibt's nämlich diese Szene mit Mr. Big und Carrie, die versuchen halt ihr Cocktail-Ding und werden dann gestört von einem Typen, den Mr. Big anschleppt, der gerade eine Scheidung hinter sich hat. Ach, der komische Freund, ja. Unfassbar. Und total nervig ist und die ganze Zeit nur abhetzt. Und ja, Carrie sich dann so die Frage stellt, was mache ich hier eigentlich? Und dann bekommt sie einen Anruf von Charlotte, die so ein bisschen aufgelöst ist. Ja. Und Charlotte, die hat, die datet ja momentan jemanden und der hat ihr so die Frage gestellt, ob er sie denn mal anal befriedigen könnte. Was sie natürlich nicht sonderlich toll findet und was sie mit ihren Freundinnen dann so ja besprechen möchte. Und da gibt's auch so die Zitate, also das ist zumindest mein Lieblingszitat aus dieser Folge. Vorne, hinten, völlig egal. Ein Loch ist ein Loch. Darf ich dich zitieren? Oh, sei bitte nicht so überheblich. Ein bisschen Anal würde dir nicht schaden. Ich bin doch kein Loch. Fand ich großartig. Also ich habe so gelacht, ich habe Tränen gelacht. Diese ganze Situation. Weil es nicht ihrem Verständnis, nicht ihrem Selbstbild entspricht oder so. Ja, genau. Diese Interaktion, dass sie dann alle Mädels dann da reinholen und darüber diskutieren müssen. Und dann dieser irritierte indische Taxifahrer, der dann halt, ja. Dann so halbwegs mithört. Und ein Unding von Carrie fängt dann an zu rauchen, weil dieses Thema ja so extrem heiß ist, ne? Ja, wie die überhaupt sowieso alle immer drin rauchen, was ich total nostalgisch, also was mich total nostalgisch stimmt, wenn ich drüber nachdenke. Zum einen, weil man halt öffentlich noch drin rauchen durfte, zum anderen, weil ich zu der Zeit noch geraucht habe. Ah, okay. Es ist immer sehr lustig, denen dabei zuzugucken und sich zu fragen, wie das war damals, als man drin noch rauchen durfte. Vor allem in New York, also da ging das ja noch viel früher los mit dem sozialen Bann. Ja. Ist ja eigentlich komisch. Was ich ganz großartig finde eigentlich, das war, glaube ich, dieser Bürgermeister von New York, der das dann halt so etabliert hat und dann diese strikte. Giuliani. Ja, genau, Giuliani, der hat ja sehr, sehr viel verändert und hat die Stadt tatsächlich richtig sicher gemacht. Ne? Ist ja die sicherste Stadt in ganz USA. Ja. Was ist denn dein Lieblingszitat? Mein Lieblingszitat, Samantha ruft Carrie an und erzählt ihr von der Nacht mit dem Koch, der ihrem Mitzwanziger, den sie in der Folge hat. Ja. Und Carrie sagt an irgendeiner Stelle, wenn du weiter so redest, wird das Gespräch pro Minute abgerechnet. Hallo? Ich bin völlig fertig. Was ist los? Nein, ich bin völlig fertig, weil John mich auf jede erdenkliche Weise durchgefickt hat. Wenn du so weiter redest, wird das Gespräch pro Minute abgerechnet. Ja, großartig. Das war mein Lieblings. Ja, genau. Ja. Weil Samantha, glaube ich, sehr explizit ist. Ja, genau. Ich habe jetzt auch dieses Charlotte-Zitat hier stehen. Ich hatte mir das tatsächlich aufgeschrieben, weil ich das so großartig fand. Okay, die Formulierung ist wesentlich. Sag mir ganz genau, wie er es formuliert hat. Wir sind ja jetzt schon ein paar Wochen zusammen. Ich mag dich unheimlich gern und ich hätte morgen Nacht nach dem Essen gerne mit dir mal Analsex. Okay, nächster Halt, 62. Ecke Madison. 62. und wir müssen Miranda abholen. Nein, doch, oh Gott, und dann fahren wir bei Samantha vorbei. Nein, Carrie. Du brauchst in so einer Situation jede Hilfe, die du kriegen kannst und ich treffe mich auf einen Cocktail mit Big. Oh, das höre ich gern. Führt man solche Konversationen? Nein. Nee, man macht es doch einfach, oder? Ja. Also ne, man sollte vielleicht schon vorher um Erlaubnis fragen, aber ja. Ja, klar, also es ist allgemein so, wir kündigen. Aber man setzt sich nicht hin und ja, genau, legt so einen Plan auf den Tisch und sagt. Also wir sind jetzt bei 7. Stufe 7, jetzt kommt Stufe 8 an. Okay. Nächste Woche Wohnungen angucken. Genau. Ja. Im Club der Mitzwanziger habe ich zum ersten Mal bewusst schwarze Menschen in der Folge gesehen, in der Serie gesehen. Das ist mir noch aufgefallen. Das fand ich sehr. Also bewusst, weil es vorher keine gab, oder? Ja, ich glaube, es kam vorher keiner vor. Okay. Der Schwarze. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Das war so ein 90er-Phänomen vielleicht, da hätte man. Also das würde heute, glaube ich, nicht mehr gehen. Aber war das nicht damals 90er auch schon so ein bisschen, Ende der 90er, so ein bisschen verschrien, so dieser Quotenschwarze, der dann halt immer auftaucht, damit zumindest ein Schwarzer zu sehen ist, was dann auch immer so ein bisschen unter der Hand belächelt worden ist. Also du meinst, das ist wieder abgeschafft worden vor Sex and the City? Naja, nee. Ich glaube, das wurde dann tatsächlich zu der Zeit dann etabliert, ne? Ich weiß es nicht. Ach so, ja, das kann sein. Es könnte natürlich sein, dass es dann in der Also man könnte Folge heute keine Serie mehr machen, in der alle vier Frauen. Ja, also ich denke mal, die würden total anders aussehen. Also eine wäre asiatisch, eine wäre farbig, eine wäre europäisch und die andere wäre, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen dicker, ne? Und eine wäre lesbisch. Ja, das könnte sein. Ja, genau, genau, genau, genau. Wobei dieses Thema ja auch noch aussteht, also das lesbische Thema unter den Mädels daher. Das geht ja fast reihum, ne? Also jetzt war Miranda in der letzten Folge dabei, das Lesbe sozusagen identifiziert zu werden. Das wird jetzt in den nächsten Folgen dann auch den einzelnen Mädels auch wieder erfahren. Was ich ein bisschen erheiternd finde. Und eine Anmerkung habe ich noch, dass sich Big und Carrie in dieser Folge siezen. Ist dir das aufgefallen in der deutschen Übersetzung? Mir ist das schon häufiger aufgefallen. Das machen die vorher nicht und jetzt treffen die sich zu diesem Cocktail-Ding und siezen sich plötzlich. Okay, das ist eigenartig. Das fand ich total dumm. Warum macht man sowas? Ich meine, allgemein ist es ja, es gibt ja nur ein You und es gibt kein förmliches You und es gibt auch kein privates You, sondern ich glaube, die Art und Weise, wie man Konversation hält, ist, glaube ich, dann schon sozusagen die Richtung, in der man aussagen kann, ob das jetzt förmlich ist oder nicht. Nur wir haben so dieses Sie und You, was die Amerikaner ja auch immer total verwirrt, was immer sehr lustig ist. Wenn du damit, war nicht nur wir, aber... Ja, absolut, absolut. Aber das verwirrt die ja, weil es ist ja so locker, ne? So dieses Gespräch ist dann wesentlich unkomplizierter, wenn du ein You sozusagen hast und nicht ein Du und Sie. Was halt auch mit so einem höheren Altersunterschied halt auch immer problematischer wird. Weil du dann halt, wenn du jünger bist, kein Du anbieten solltest, normalerweise. Ist ja zumindest nicht der Fall. Mhm. Ja, stimmt. Das... ist mir auch schon häufiger aufgefallen. Es wird auch häufiger auftauchen in den Episoden. Könnt ihr mal darauf achten. Ja, auf jeden Fall fand das, also da ist es mir das erste Mal aufgefallen und ich fand es dann interessant, darüber nachzudenken. Deine Bewertung für die Folge? Ich bleibe bei 2 Stanfords. Okay, also ich bin diesmal tatsächlich mit 3 dabei, weil ich dieses Lochding unfassbar unterhaltsam fand. Diese ganze Szene, wie die aufgebaut worden ist, dass sie mit dem Taxi rumfahren, dass sie dann halt so alle Mädels nacheinander reinholen und da so ein riesen Trarad rummachen, das fand ich so unfassbar unterhaltsam. Und diese schräge Mitzwanziger-Geschichte von wegen hier, Carrie knutscht wild mit denen herum, was so ein bisschen eigenartig wirkt, wenn man der dann zuguckt und dann in dieser Bude aufwacht. Ja. Ist großartig. Und wie gesagt, Toilettenpapier als Filter. Mein Gott. Mindblowing. Ja. Ich glaube, wir sollten auch nochmal für die Leute, die jetzt gerade einschalten und die anderen Episoden nicht gehört haben, so ein bisschen aufklären, was es mit unserer Bewertung auf sich hat und warum wir tatsächlich nur 2 oder 3 Punkte vergeben. Kannst du ja gerne machen. Wir haben die 3-wertige Stanford-Skala und bisher haben wir noch keine 1 vergeben. Das stimmt. Ich glaube, das wird auch schwierig sein, in der ersten Staffel eine 1 zu vergeben. Aber lassen wir uns mal überraschen. Zum Ende der Staffel werden wir ja auch nochmal so ein Recap machen und dann schauen, was denn unsere Lieblingsfolgen sind. Ich glaube, wir sollten dann so ein Top 3 machen, oder? Oh ja. Das wäre super. Listen. Genau, perfekt. Und das können wir dann halt auch nochmal runterbrechen und schauen, wer denn die schlechteste Bewertung abgegeben hat. Oder wer die schlechtesten Bewertungen immer abgibt in den Staffeln. Das wird großartig. Okay. Perfekt. Das war die Folge Nummer 4 in Tal der Mitzwanziger. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.